ist Radio Neumarkt mit 10 Programmen in deutscher Sprache. Es war soeben 21 Uhr. Sie empfangen uns auf den Frequenzen 1197, 1323 und 1593 kHz der Mittelwelle. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, am Mikrofon Gabriel Mesi. Sehr herzlich willkommen zu Sendebeginn des deutschen Programms von Radio Neumarkt, die Meldungen des Tages Inland. Premierminister Ponta kündigt Rede zur Lage der Nationen.